V-E-R-S-I-N-D-L-I-E-B-E. Das ist die Geschichte von dem allbekannten Fest. Weihnachten, der Name, wie gut ihn feiern lässt. Wir schmücken nun den Weihnachtsbaum, oh man glaubt es kaum. Das Gebäck mit Besteck, alles weg, aufgegessen. Oh wie schön, Weihnachten kann man nicht vergessen. Das Christkind schaut auf uns, oh wir sind gerührt. Wir packen die Geschenke aus und schauen auf die Tür. Sie geht auf, der Papa kommt herein. Er kam von der Arbeit, nun ist er endlich heim. Es können wir endlich feiern, nun sind wir vollendet. Auf das wir diesen Abend fröhlich beenden. Auf das wir diesen Abend fröhlich beenden. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, macht euch bereit, wir stehen hier und sind glücklich und wir haben unseren Spaß. Wir tanzen, rappen, singen, wir geben einfach Gas, das Gebäck mit Besteck, alles weg, aufgegessen, oh wie schön. Weihnachten kann man nicht vergessen, das Christkind schaut auf uns, oh wir sind gerührt. Wir packen die Geschenke aus und schauen auf die Tür, sie geht auf, der Papa kommt herein. Er kam von der Arbeit, nun ist er endlich heim, es können wir endlich feiern, nun sind wir vollendet, auf das wir diesen Abend fröhlich beenden, auf das wir diesen Abend fröhlich beenden.